Bayern 2 Radio präsentiert. Radio Wissen. Immer werktags nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. 8. Mai 2004. Charles Aznavour, der Grand Seigneur des französischen Chansons, feiert seinen 80. Geburtstag dort, wo er sich als Künstler schon immer wohlfühlte und verstanden wusste, auf der Bühne. Dieses Mal ist es die riesige Bühne des Palais des Congrès in Paris. Eine 60 Jahre lange Karriere. Mehr als 350 französische Chansons, 150 englische, 8 LPs auf Spanisch und 7 auf Deutsch. Aznavour zieht Bilanz. Le cheveu toujours court, la voix toujours un petit peu avec du brouillard. En tout cas, avec tout ça, je suis ravi d'être ici de retour. À l'âge où je devrais être depuis longtemps, à la retraite. Mais la retraite, c'est pas mon truc, comprenez bien. J'ai essayé, non pas de jouer, mais de penser. Nein, der Ruhestand ist Charles Aznavours Sache nicht. Er verzaubert sein internationales Publikum seit mehr als einem halben Jahrhundert und ist immer noch in glänzender Form. Sein Markenzeichen, seine Augenbrauen, sind buschig wie eh und je. Seine Stimme füllt die größten Säle. Er tanzt und wirbelt übers Parkett. Warum sollte er sich auch zur Ruhe setzen, dieser Meister des Liebesliedes, den sogar die New York Times den letzten großen Sänger nennt, seit Frank Sinatra tot ist? J'ai essayé de penser à jouer au golf. Je crois que je suis pas doué. La main verte, je ne l'ai pas non plus. La seule chose que je sais faire, c'est ça. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis de retour. Je vais vous... Merci. Aznavour hat seine Biografie vertont. Er besingt seine Geburt in Paris im Quartier Latin im Jahre 1924. Sein Vater, ein Operettensänger, seine Mutter, eine Schauspielerin, waren Armenier, die kurz zuvor aus ihrer Heimat fliehen mussten. Obwohl die Familie in Paris ein gut besuchtes Restaurant betreibt, lebt sie in bitterer Armut. Denn nur die wenigsten Gäste, in der Regel armenische Emigranten wie sie selbst, sind in der Lage zu bezahlen. Also übernehmen Charles und seine Schwester schon früh Kinderrollen am Theater und singen in den Cafés und Bistros des Viertels. Mit 9 Jahren steht Charles sogar auf einer professionellen Theaterbühne. Kurze Zeit später folgt sein Kinodebüt. Während des Zweiten Weltkriegs schlägt sich Aznavour mit diversen kleinen Berufen durch, als Zeitungsverkäufer zum Beispiel. Er gibt auch Schauspielunterricht und spielt selber Theater. 1941 trifft er seinen Freund Pierre Roche. Zusammen tingeln sie mit ihren kleinen Kompositionen durch die Kabarets und Bars von Paris. In dieser Zeit schreibt Charles Aznavour sein erstes Chanson. Und wie so viele Chansons, die er später schreiben wird, handelt auch dieses von der vergänglichen Zeit und dem Alter. Und das, obwohl Aznavour erst 20 ist. J'ai écrit très jeune des chansons qui parlaient du temps qui passe, des années qui vous tombent sur les reins et de la vieillesse. J'ai écrit ma première chanson lorsque j'avais une vingtaine d'années, la première chanson au sujet de l'âge. À cette époque, je travaillais avec Pierre Roche, nous avions un numéro de duettiste. Donc j'ai écrit ma première chanson à cette époque-là, mais comme c'était une chanson pour un homme seul, je ne l'ai jamais chantée. Lorsque nous le sommes séparés, Pierre et moi, j'en ai composé la musique. Anfang der 50er Jahre macht sich Aznavour langsam einen Namen als Texter und Komponist. Er schreibt erste Lieder für Maurice Chevalier, Juliette Gréco und Edith Piaf. Die große Piaf, die ihn 1950 als Pianist, Sekretär und Chauffeur engagiert und seine künstlerischen Ambitionen fördert. Sie bringt ihn dazu, seine Texte sorgfältig zu bearbeiten und nie aufzuhören, sie zu verbessern und anzupassen. Pour ne pas faire d'erreur, il faut toujours se reprendre. Ça, je le tiens de Piaf. Quand on faisait une tournée en plein air, on rentre à la maison, elle remodelait son tour de chant parce qu'elle savait qu'elle s'était esquintée en plein air, parce qu'il fallait qu'elle projette plus. Et elle reprenait son tour de chant. Et quand je chante en plein air, enfin, je reprends le tour de chant pour le rendre plus intime. Und so folgt Aznavour, der Theatermann, dem Vorbild Edith Piafs auch bei der Realisierung seines eigentlichen Traums. Mehr zu sein als nur Sänger, nämlich ein Comédien de la Chanson, ein singender Schauspieler. Piaf était une comédienne de la Chanson, je suis un comédien de la Chanson. Il y en a qui ne font que chanter. Y en a qui croient jouer la comédie parce qu'ils se soulèvent le col et qui disent « il fait froid ». Nous n'avons pas d'accessoires sur scène, donc nous ne pouvons pas faire les mouvements naturels en montrant au public qu'on a dépassé une table. Bon, il faut donc donner cette impression en chantant. Alors là, on devient un comédien de la chanson. Mais ce n'est pas simplement parce qu'on a de la voix, une jolie voix, une bonne chanson. Il faut faire ressentir la chanson au public. Aznavour arbeitet ohne Unterlass an der Vervollkommnung der Kunst, den Zuhörern das Chanson erfahrbar zu machen. Dieses Anliegen ist vermutlich einer der Gründe für den ungeheuren Erfolg, der ihm schon in den 50er Jahren zuteil wird. Sowohl bei Konzerten in Paris wie im Ausland gilt der armenische Sänger als Garant für das gehaltvolle französische Chanson. Il faut aimer les choses qui touchent directement le public. Et ensuite, il faut chanter les chansons comme si tout nous était arrivé. Il ne faut pas être détaché d'une chanson. On ne peut pas chanter une chanson et se regarder la chanter ou s'écouter la chanter. Bei den Chansons von Aznavour hat man oft das Gefühl, dass er die Menschen, die er besingt, schon einmal getroffen hat, dass er sie, wie er sagt, fotografiert und sich einverleibt hat, dann vergessen, bis sie in den Liedertexten wieder auftauchen. C'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire que je pense que j'ai une manière photographique de voir les choses et puis de les assimiler, de les digérer, de les oublier pour que ça revienne au fil de la plume. Seine Chanson La Mama ist wie das in Klängen gemalte Bild einer italienischen Mutter, die im Sterben liegt und zu der die Kinder aus allen Winkeln der Welt zurückkehren, sogar der verstoßene Sohn. Manche Chansons von Aznavour bestechen auch dann, wenn sie nicht gesungen werden, sondern nur gelesen oder rezitiert. Der Grund ist, dass Aznavour das Schreiben eines Chansons als Kunst begreift, als Kunst der genauen Beschreibung. Er liebt die Worte genauso wie die Klänge, sogar viel mehr, wie er gesteht. J'aime beaucoup plus les mots que les notes. Moi, mon critère, c'est que quand j'écris une chanson, je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire « t'aurais pu remplacer ce mot-là par celui-là ». Très important. Et pour ça, je fais des efforts extraordinaires. Je reste des heures sur une ligne écrite, sur une chanson écrite. Et il m'arrive, jusqu'au jour d'enregistrement, de changer un mot. Les mots, ça ouvre l'imagination. La manière de le dire, la manière de faire ses phrases. Aznavour, der Schauspieler mit seiner Passion für das sorgfältigst ausgewählte Wort. Aber welche Rolle spielt bei all dem die Stimme? Zunächst schien nichts Verführerisches in Aznavours Stimme zu liegen. Der Sänger sagt von sich sogar, dass er deshalb Minderwertigkeitsgefühle empfunden habe. La voix, je la trouvais difficile parce qu'elle me fatiguait. Je travaillais avec difficulté. Il fallait absolument qu'elle évolue parce que c'était fatigant, je transpirais, j'étais souvent enroué, je ne vivais pas tranquille, je dormais mal la nuit, je prenais des médicaments, il fallait absolument... Alors là, la voix, j'ai eu un complexe important. Im Lauf der Jahre und dank harter Arbeit gelingt es Aznavour, sich mit seiner Stimme auszusöhnen und sie zu einem Attribut seines Charmes zu machen. Ah oui, mais maintenant, dites-moi, c'est une vraie voix que j'ai. À l'époque, c'était la voix de garage, quoi. Vraiment la voix de garage. Ah oui, elle était mauvaise. Je pense qu'elle devait avoir un certain charme, puisque ça a plu. Raoul Breton, l'éditeur, disait, oui, bah, t'as la voix comme Armstrong. Et comme j'avais beaucoup d'admiration pour Armstrong, ça me tranquillisait. Die Popularität des Sängers Aznavour darf seine schauspielerischen Talente nicht vergessen machen. Mehr als 60 Filme mit so bedeutenden Regisseuren wie René Clair, Claude Chabrol oder François Truffaut. Er spielt in Filmen wie Schießen Sie auf den Pianisten, Der Zauberberg oder Schlöndorffs Blechtrommel, die 1979 bei den Festspielen in Cannes die Goldene Palme gewinnt. 2002 spielt er im Film Ararat, der an den Völkermord in Armenien, seine Heimat, erinnert. Aznavour hat Armenien nie vergessen. Das verheerende Erdbeben, das 1980 50.000 Menschen das Leben kostet, macht den Künstler tief betroffen. Er sammelt, um seinen leidgeprüften Landsleuten zu helfen, und gründet eine Stiftung für humanitäre Zwecke, Aznavour pour l'Arménie. Das Chanson Pour toi, Arménie, das er zusammen mit vielen französischen Künstlern interpretiert, verkauft sich in Millionen Auflage. Durch sein Engagement können allein 47 Schulen wieder aufgebaut oder neu gegründet werden. Im September 2006 ist Charles Aznavour in seine Heimat gereist und mit seinen populärsten Chansons vor mehr als 50.000 Menschen aufgetreten, in der Hauptstadt Erivan, wo ein Platz bereits seinen Namen trägt. Mit über 80 Jahren hat Aznavour immer noch unglaublich viel Energie, Lebensfreude und Neugierde. Er liebt die jungen Menschen und will wissen, was diese neue Generation bewegt. Die jungen Menschen, das ist unser aller Zukunft, sagt er und fügt hinzu, wenn ich sage unser aller, dann weiß ich nicht, wie viel mir noch zu leben bleibt. Je suis curieux, je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir ce que font les jeunes. Et oui, je suis père de famille, je suis grand-père, je suis quelqu'un qui aime ces générations nouvelles qui arrivent. Les jeunes, c'est notre futur à tous. Et quand je dis à tous, je sais pas combien reste à vivre, mais le temps que j'ai à vivre, c'est mon futur.